merkte, es bringt nix. Bete zu Gott, seitdem ich lernte, es bringt nix. Griff zum Spliff, such dir die Lösung im Wodka. Doch manche Dinge macht dir kein anderer, nur Gott klar. Wenn du im Loch sitzt, denkst, ich geb auf, die Hoffnung verloren ist, zeigt er dir den Weg raus. Ich erinnere mich an Tage, an denen ich keinen Fick gab. Doch alles ist anders geworden, seit ich ein Kind hab. Hoffnung in Freunde, die nie erwachsen wurden. Gab ich auf, es war ein Traum, ich bin wach geworden. Manche sind sich zu vornehm, ins Gras zu beißen. Wenn sie sich einmal vornehmen, etwas zu reißen. Manche meinen im Ernst, ein guter Vorsatz reicht aus. Entweder du gibst Gas oder du scheiß drauf, scheiß drauf. Dir deins und uns unser. Alles für Blut und Kasse, falls du dich wunderst. Straße mit dem Blick fürs Geschäft, ich trag Werte von Skills und Respekt. Was willst du? Steine und Gefahren, ich trat sie weg. Denn alles, was ich bin, hat mit Hass zu tun. Mein Ansatz ist Kampfkraft, Kopf und Verstand und ein Gehäde. Kommt an meine Hoffnung nicht dran, denn ein Mann steckt seinen Kopf nicht in Sand. Was für Angst, ich renn mit dem Kopf durch die Wand. Ich hatte die Hoffnung verloren, mit Mucke mein Geld zu machen. Doch lernte Schmerz verpacken auf Track, steigert den Wert der Platte. Und Leid, das ich im Herzen hatte, wird gelindert durch Mucke, die ich pumpe, nur noch verwirrte Kinder, die versuchen auf Biegen und Brechen reich zu werden. Doch nix drum geben, ich wird für die Scheiße sterben. Ich wird für die meisten sterben, die mit mir sind. Glaub mal, denn sie würden's auch machen. Versiegelte Lippen, Fersen der Vernunft. Tage voller Grau, Schleier, Scherben in meinem Mund. Das ist Leben oder Warten auf den Sargnagel. Und wenn die Geier tief kreisen, hängt dein Leben an einem Drahtfaden. Nerven aus Stahl, Gift in der Blutbahn. Und wir sind fernab von Schicksal und Zufall. Hoffnung, wenn du sie jetzt verlierst, hast du noch nie gekämpft, weil sie als letztes stirbt.